der reine Heiligen. Immer hasste ich den Wunder, fährt die Heimrichsberg, die einen herrlichen ist, das mit dem Orde du heißest. Den mächtigsten muss ich dich prüfen, den Mult und Stern und die spannende Sonne. Sie auch dürfen nicht anders dienen, wissen sie hier. Doch wichtig war ich vor allem, dass des Wortes Häuter der Nibelungen mir ein Groß mir gefreut. Einen Reif führtest du mir, dem zarte zitternd dein Volk. Doch wenn ich schlaf, ein Dieb nicht bestrich, den Ring staub ihr entwiss. Der listigste Tintikloge, andere Hände immer sich dumm, dass er nicht bedürfte zu Rat und Dienst um harten Dank. Doch hörte der Dieb jetzt gern den hehlenden Held, er sann ich mir selbst, der sorgliche Schmied, Miebe, musst ihn mir schmiede, schnell mich zu wandern, nach meinem Wunsch die Gestalt mir zu tauschen. Taube, niemand sieht mich, wenn er mich sucht, doch überall bin ich, geborgen dem Lieb. So ohne Sorge bin ich selbst sicher vor dir, du fromm Sorgen der Freud. Vieles sah ich, seltsames fand ich, doch solches Wunder gewahr. Es stimmt, in welcher Gestalt soll ich ja vor dir stehen? In welcher du bist, nur mach vor Staunen mich stumm. Riesenwohl, finde sich Ring.